Erster, sie stellten aus blauem und rotem Purpur sowie aus Karmesin kunstvolle Kleider für den Dienst im Heiligtum her. Sie machten auch die heiligen Kleider für Aaron, genau wie Jahwe es Mose befohlen hatte. Zweiter, das Schulterkleid wurde aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und feinem gezwirntem Leinen hergestellt. Dritter, sie hämmerten Goldplatten flach, damit sie diese in dünne Fäden schneiden konnten. Diese Goldfäden wurden dann kunstvoll in den blauen und roten Purpur, den Karmesin und das feine Leinen eingearbeitet. Vierter, an dem Schulterkleid befestigten sie Schulterstücke, die fest damit verbunden waren. An beiden Enden des Schulterkleides wurden diese Stücke angebracht. Fünfter, der Gürtel, der zum Anlegen des Schulterkleides diente, war aus denselben Materialien gemacht, Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Leinen. Er war ein Teil des Schulterkleides, genau wie Jahwe es Mose befohlen hatte. Sechster, danach bereiteten sie die Onyxsteine vor, die in Golddraht gefasst waren. Auf diese Steine wurden die Namen der Söhne Israels eingraviert, wie man es bei Siegeln macht. Siebter, er befestigte die Steine an den Schulterstücken des Schulterkleides, damit sie die Israeliten vor Jahwe in Erinnerung riefen. Dies geschah, wie Jahwe es Mose befohlen hatte. Achter, dann fertigte er die Brusttasche kunstvoll an, genau wie das Schulterkleid. Sie war aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Leinen gemacht. Neunter, die Tasche war viereckig und doppelt gelegt. Sie war eine Handbreit lang und eine Handbreit breit. Zehnter, sie setzten vier Reihen von Edelsteinen darauf. Die erste Reihe bestand aus einem Kaniol, einem Topas und einem Smaragd. Elfter, die zweite Reihe hatte einen Karfunkel, einen Saphir und einen Jaspis. Zwölfter, die dritte Reihe enthielt einen Hyazinth, einen Achat und einen Amethyst. Dreizehnter, die vierte Reihe bestand aus einem Chrysolith, einem Onyx und einem Jaspis. Alle Steine waren von Goldgeflecht umgeben. Vierzehnter, es gab 12 Steine, einen für jeden der 12 Söhne Israels. Auf jeden Stein war der Name eines Stammes eingraviert, wie man es bei Siegeln macht. 15. Danach befestigten sie an der Brusttasche gedrehte Kettchen aus reinem Gold, die wie Schnüre aussahen. 16. Sie machten auch 2 goldene Geflechte und 2 goldene Ringe. Diese Ringe befestigten sie an den beiden Enden der Brusttasche. 17. Dann befestigten sie die beiden goldenen Schnüre an den Ringen an den Enden der Tasche. 18. Die anderen Enden der Schnüre befestigten sie an den beiden goldenen Geflechten. Diese Geflechte wurden dann an den Schulterstücken des Schulterkleides auf der Vorderseite angebracht. 19. Danach machten sie 2 weitere goldene Ringe und befestigten sie an den beiden unteren Enden der Brusttasche, an der Innenseite, die zum Schulterkleid zeigte. 20. Sie machten noch 2 goldene Ringe und befestigten sie an den Schulterstücken des Schulterkleides, ganz unten an der Vorderseite. Das war dort, wo es mit den Schulterstücken verbunden war, oberhalb des Gürtels des Schulterkleides. 21. Dann banden sie die Brusttasche mit blauen Purpurschnüren an die Ringe des Schulterkleides. So lag die Tasche fest auf dem Schulterkleid, oberhalb des Gürtels, genau wie Jahwe es Mose befohlen hatte. 22. Danach fertigte er das Obergewand, das zum Schulterkleid gehörte. Es war gewebt und ganz aus blauem Purpur. 23. Die Halsöffnung des Obergewandes war wie die Öffnung eines Panzerhemdes. Sie hatte einen Saumringsum, damit der Stoff nicht einriss. 24. Dann befestigten sie am Saum des Obergewandes Granatäpfel aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Leinen. 25. Sie machten auch kleine Glöckchen aus reinem Gold und setzten sie ringsum am Saum des Obergewandes zwischen die Granatäpfel. 26. So wechselten sich ringsum am Saum des Obergewandes immer ein Glöckchen und ein Granatapfel ab. Dies war für den Dienst im Heiligtum, genau wie Jahwe es Mose befohlen hatte. 27. Danach stellten sie die Untergewänder aus feinem Leinen für Aaron und seine Söhne her. Diese waren gewebt. 28. Sie machten auch den Kopfbund aus feinem Leinen, die Mützen, die wie Turbane aussahen, und die Leinenhosen aus gezwirntem Leinen. 29. Außerdem fertigten sie den Gürtel aus gezwirntem Leinen, blauem und rotem Purpur und Karmesin an. Er war kunstvoll bestickt, genau wie Jahwe es Mose befohlen hatte. 30. Dann machten sie das Stirnblatt, das heilige Diadem, aus reinem Gold. Darauf gravierten sie mit Siegelstecherschrift die Worte, heilig für Jahwe. 31. Sie befestigten eine Schnur aus blauem Purpur daran, damit es oben am Kopfbund angebracht werden konnte. Dies geschah, wie Jahwe es Mose befohlen hatte. 32. So wurden alle Arbeiten für die Stiftshütte fertiggestellt. Die Israeliten hatten alles genauso gemacht, wie Jahwe es Mose befohlen hatte. 33. Sie brachten die Stiftshütte zu Mose, das Zelt mit all seinen Teilen, Haken, Brettern, Riegeln, Säulen und Füßen. 34. Dazu brachten sie die Decke aus rot gefärbten Widderfellen, die Decke aus Sekufellen und den Vorhang, der alles verdeckte. 35. Sie brachten auch die Bundeslade mit ihren Stangen und der Deckplatte. 36. Den Tisch mit all seinen Geräten und den Schaubrotten. 37. Den Leuchter aus reinem Gold mit seinen Lampen, die in einer Reihe standen, und all seinen Geräten, sowie das Öl für den Leuchter. 38. Den goldenen Altar, das Salböl, das wohlriechende Räucherwerk und den Vorhang für den Eingang des Zeltes. 39. Den bronzenen Altar mit seinem bronzenen Gitter, seinen Stangen und all seinen Geräten, sowie das Becken mit seinem Gestell. 40. Die Vorhänge für den Vorhof, seine Säulen und Füße, den Vorhang für das Tor des Vorhofs, seine Seile und Pflöcke. Sie brachten auch alle Geräte, die für den Dienst in der Stiftshütte nötig waren. 41. Die kunstvoll gefertigten Kleider für den Dienst im Heiligtum, die heiligen Kleider für Aaron, den Priester, und die Kleider für seine Söhne, die ebenfalls als Priester dienten. 42. Die Israeliten hatten die gesamte Arbeit genauso ausgeführt, wie Jahwe es Mose befohlen hatte. 43. Als Mose sah, dass sie die ganze Arbeit fertiggestellt hatten und alles genau nach Jahwes Befehl gemacht war, segnete er sie.